Hier wurde alles freigegeben, außer dem nordamerikanischen Dollar, der paradoxerweise bis zum 14. Juni 1982 auf einem sehr niedrigen, festen und künstlich gehaltenen Kurs in diesem seltsamen angewandten Freihandel in Chile gehalten wurde. Dies alles hat die einsetzende nationale Wirtschaft zerstört. Der feste Dollar begünstigte die Spekulanten, während er zur gleichen Zeit dem Export und der Industrie den Todesstoß versetzte. Der Verleiher, der Finanzier des Kapitalmarktes, verschuldete sich in Dollar bei der ausländischen Bank und spekulierte mit den Zinsen, sich des festen Kurses bedienend. Wenn der Spekulant selbst in Konkurs ging, hatte er seinen Gewinn bereits draußen und das internationale Bankwesen würde Garantien vom Staat fordern für die privaten Schulden, um dem Land weiter leihen zu können oder um die riesigen Schulden umzuschreiben. Die Besitzer der Welt- und Anleihebank sind alles Juden. Und das Hauptziel der Juden ist die Zerstörung des Bauerntums und der Erde, weil sie das Blut und die Tradition, Inhalt einer jeden Nationalität darstellen, wobei die Zerstörung in direkter Weise durch den Marxismus, wie man es unter Allende versucht hat, oder durch die christlichen Demokraten unter Frei und John Scholl mittels der Kollektivierung und der Agrarreform zu Kleingrundbesitz oder auf indirekte, feinere und schlauere Weise durch den freien Kurs, dem kapitalistischen Währungs- und Verbrauchersystem eines Friedmann und dessen Wirtschaftlern der Chicago-Schule geschieht. Indem man es zulässt, dass die Landerzeugnisse ohne Schutz bleiben, wehrlos gegenüber einer ausländischen Konkurrenz, das Land, die Arbeit und das Blut wie eine Ware mehr gehandelt werden, während ausschließlich der Kapitalmarkt durch die Festsetzung des Dollarkurses geschützt wird, in das antiinflationäre Dogma flüchtend, die Inflation ist niemals eingeschränkt, sondern auf ihrem höchsten Stand eingefroren worden. Und bei der Unfehlbarkeit eines Sanhedrin der Wirtschaftler mit seinem allmächtigen Rabbinertum, das nicht zulässt, dass der Dollar wie ein Produkt mehr innerhalb des Systems des Angebots und der Nachfrage schwankt, hat man diese Ausnahme zum Schutz des im Ausland verschuldeten Dollarspekulanten eingeführt, sodass das gesamte freie Wechselsystem ein Leck bekommen wird, wenn die satanische Verschwörung gegen die Tradition und das Blut des Volkes entdeckt wird. Mit den hohen Zinsraten für das in den Banken und Finanzgesellschaften deponierte Kapital begünstigt man die Unbeweglichkeit und Unproduktivität des Landes, denn man erhält eine höhere Einnahme ohne zu arbeiten. Die nationalen Arbeitskräfte werden geschwächt, da jeder Mann, ob jung oder alt, sich in einen Rentner verwandelt, der sogar seine Güter und sein Land verkauft, um das Kapital zu deponieren, wodurch er leben kann, ohne etwas zu tun. Bis die Banken und Finanzierungsgesellschaften im richtigen Augenblick bankrott machen, der von der Weltverschwörung entschieden wird. Die wirkliche Arbeit in der Industrie und der Landwirtschaft wird sich zunächst nicht lohnen, unproduktiv sein, danach stagnieren und zum Schluss verfallen. Zusammenfassend, das marxistische wie das kapitalistische System und der freie Wechselkurs sind gleichermaßen Zerstörer der Nationalität. Anscheinend in Widerspruch stehend, stützen sie sich jedoch gegenseitig, da das eine ohne das andere nicht leben kann. Denn oben auf dem Gipfel befindet sich jener, den heute niemand zu nennen wagt, weil schon bei der bloßen Gegenwart seines Schattens gezittert wird, der Herrscher über Blitz und Donner sich sogar bis zum Kniefall vor ihm verneigt, aus Angst von ihm zusammen mit dem Universum vernichtet zu werden, der internationale Jude. Dies, das so ernst und wahr ist, wurde schon vom Nationalsozialismus und dem Faschismus erkannt, wodurch das soziale und wirtschaftliche Problem eine Lösung, die einzig mögliche, fand. Den Wert des Geldes für den Wert der Arbeit einzutauschen, die marxistischen und kapitalistischen Lehren beiseite schiebend, weil beide von den Juden erfunden worden sind zur Zerstörung des Nichtjuden. Der Jude, die Gegenrasse, kann gar nichts anderes schaffen, nichts, was für den Goyim gut wäre. Das sah das Genie Nicolas Palacios auch so. Wenn all das, was in Chile geschehen ist, nicht genügt, um den Menschen die Augen zu öffnen, dann kann es durch nichts anderes mehr erreicht werden. Im ersten Teil dieses Buches haben wir Texte aus den Protokollen der Weisen von Zion wiedergegeben. Wir müssen diese hier wiederholen, damit man sieht, wie genau sie auf das in diesem kleinen Land Geschehene passen, wie der Plan bis in seine Details ausgeführt wurde durch eine teuflische Intelligenz, die die wichtigsten Entscheidungen zu kontrollieren vermochte, sich der Mittel bemächtigend, die das ganze nationale Leben leiten. Protokoll 4. Um das soziale Leben vollkommen zu zerstören, müssen wir den Handel zur Grundlage der Spekulation machen. Das daraus gewonnene Ergebnis wird bewirken, dass der Reichtum der Erde, der mittels der Produktion erzielt wird, nicht in Händen der Heiden bleibt, sondern durch die Spekulation in unseren Tresoren landet. Der Kampf um die Überlegenheit und die Spekulation in der Welt des Handels wird eine entmoralisierte, egoistische, herzlose Gesellschaft hervorbringen. Diese Gesellschaft wird gegenüber der Religion vollkommen gleichgültig, ja sogar feindlich eingestellt und über die Politik und die Politiker verstimmt sein. Der Kampf um das Geld wird ihr einziges Ziel sein. Sie werden einen wahren Kult aus dem materiellen Vergnügen machen, das es ihnen bescheren könnte. Protokoll 6. Zu dem Zweck, die Industrie der Heiden zu ruinieren und die Spekulation zu begünstigen, werden wir die Liebe zu dem ungezügelten Luxus fördern, dem wir bereits einen Impuls gegeben haben. Wir werden sehr schlau die Grundlagen der Produktion schwächen und so weiter. Protokoll 8. Wir werden unsere Regierung mit einem wahren Heer von Wirtschaftlern einkreisen. Das ist der Grund, weshalb den Juden hauptsächlich Wirtschaftswissenschaft gelehrt wird. Wir werden von Tausenden von Bankiers, Kaufleuten und was noch viel wichtiger ist, von Millionären umgeben sein, weil, die Wahrheit streng beim Wort genommen, das Geld alles entscheiden wird. Protokoll 20. Die im Ausland aufgenommenen Anleihen sind wie Blutegel, die man vom Regierungskörper nicht entfernen kann, bis sie von alleine abfallen oder bis es der Regierung gelingt, sich davon zu befreien. Doch die Regierungen der Heiden wollen sich diese Blutegel gar nicht vom Halse schaffen. Im Gegenteil, sie erhöhen ihre Zahl und daher sind ihre Staaten dazu verurteilt, durch Verbluten zu sterben. Also, was ist eine ausländische Anleihe anderes als ein Blutegel? Jede Anleihe beweist die Schwäche der Regierung und ihre Unfähigkeit, die eigenen Rechte zu verstehen. Jede Anleihe schwebt wie ein Damoklesschwert über den Häuptern der Regierenden, die den Hut in der Hand zu unseren Bankiers eilen werden. Alle die Wirtschaftskrisen, die wir mit so viel Schlauheit in den Ländern der Heiden organisierten, sind dadurch verursacht worden, indem Geld aus dem Umlauf gezogen wurde. Die Staaten sahen sich gezwungen, auf die Anleihen zurückzugreifen. Durch diese sind den Regierungen schwere Belastungen auferlegt worden, die sie zur Zahlung von Zinsen zwangen und damit an Händen und Füßen gebunden wurden. Die Zusammenziehung der Produktion in die Hände des Kapitalismus hat die erzeugenden Kräfte des Volkes erschöpft, wie auch die Reichtümer des Staates. Augenblicklich kann das Geld die Bedürfnisse der arbeitenden Klasse nicht befriedigen, weil es nicht für alle reicht. Es ist angebracht, die Kinder vom ersten Tage ihrer Geburt an als Währungsverbraucher zu berücksichtigen. Die Berichte unserer Anhänger, die man als Sachverständige ausgesandt hat, sind von unseren Agenten aufgesetzt worden. Für die schlecht beratenen Regierungen erweisen sie sich als günstig, weil sie von Ratschlägen für künftige Wirtschaftspläne geleitet waren. Sie hätten uns ja fragen können, wie es möglich sei, Wirtschaftspläne zu verwirklichen durch Auflegen neuer Gebühren, doch sie haben uns nicht gefragt. Ihr wisst, in welchem Zustand finanziellen Chaos sie durch eigene Schuld und Nachlässigkeit geraten sind. Sie scheiterten, trotz aller der von ihnen Regierten gebrachten Opfer.